rotes Fleisch, der Hauch des Todes, Titanen blutgeschlacht, donnernd aus Wolkenschwaden bricht der Zorn der Übermacht. Die letzte Schlacht noch nicht geschlagen, das letzte Ziel noch nicht erreicht, noch prägen ein paar Niederlagen, die mein Gedächtnis noch nicht treibt. Kaltes Fleisch, der Hauch des Todes, Titanen, Blut geschlacht, donnernd aus Wolkenschwaden bricht der Zorn der Übermacht. Die letzte Schlacht noch nicht geschlagen, das letzte Ziel noch nicht erreicht, doch prägen ein paar Niederlagen, nie mein Gedächtnis noch nicht reicht. Ich hab euch etwas mitgebracht. Stahl ist stark, doch Fleisch ist stärker. Die Klinge scharf, die Finne schärfer. Die Hölle spiegelt das Widergeschlecht. Euer Krieg ist böse, unsere Antwort gerecht. Das Beil ist stark, das Herz schlägt stärker. Gegen Hass und Hetze, Unterdrückung, Kerker! Die Wahrheit wird siegen, früher oder später. Denn man liebt den Verrat, doch hasst den Verräter. Frucht der Lüge kann man zwar lieben, doch Naturgesetze niemals besiegen. Die Herrscher zunft, sie wird zahlen, es lebt der Kampfgeist aus alten Tagen. Die Quittung wird kommen, der Schein nicht trügt, das kommt davon, wenn man sein Volk belügt. Ich hab euch etwas mitgebracht. Stahl ist stark, doch Fleisch ist stärker. Die Klinge scharf, die Finne schärfer. Die Hölle spiegelt das Widergeschlecht. Euer Krieg ist böse, unsere Antwort gelöscht. Das Beil ist stark, das Herz schlägt stärker. Gegen Hass und Hetze, Unterdrückung, Kerker! Die Wahrheit wird siegen, früher oder später. Denn man liebt den Verrat, doch hasst den Verräter. 2000 Jahre deutsche Geschichte, in 80 Jahren macht sie alles zunichte. 2000 Jahre